Denn fürwahr, in jenen Tagen und in jener Zeit, wo ich das Geschick Judas und Jerusalems wandeln werde, will ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinunterführen, um dort mit ihnen ins Gericht zu gehen wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden versprengt und mein Land zerstückt haben, weil sie die Angehörigen meines Volkes verlosten, den Knaben für eine Hure hingaben und das Mädchen um Wein verhandelten und zechten. Was habt ihr doch an mir zu suchen, Tyrus und Sidon und all ihr Bezirke Philisteas? Wollt ihr mir etwa heimzahlen, was man euch zugefügt hat, oder wolltet ihr mir etwas zufügen? In schnellster Eile lasse ich euer Tun auf euer Haupt zurückfallen. Habt ihr mir doch mein Silber und mein Gold geraubt und meine schönsten Kleinodien in eure Tempel gebracht. Judäa und Jerusalemer habt ihr an die Chonier verkauft, um sie weit von ihrer Heimat zu entfernen. Fürwahr, ich werde sie aufstören von dem Ort, wohin ihr sie verkauftet, und werde euer Tun auf euer Haupt zurückfallen lassen. Ich verkaufe eure Söhne und eure Töchter den Judäern, die werden sie den Sabäern, einer weit entlegenen Nation, verkaufen, denn Jahwe hat es geredet. Lasst den Aufruf unter den Nationen ergehen, rüstet euch zum heiligen Krieg. Feuert die Helden an. Alle Kriegsmänner sollen anrücken und zu Felde ziehen. Schmiedet eure Kaste zu Schwertern um und eure Winzermesser zu Lanzen. Der Schwächling rufe, ein Held bin ich. Eilt herbei und kommt, all ihr Völker ringsum, zum Sammelplatz. Dorthin lass, Jahwe, deine Helden niederfahren. Die Völker sollen sich anfeuern und heranziehen in das Tal Josaphat, denn dort will ich über alle die Völker ringsum zu Gerichte sitzen. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist gereift, kommt und stampft, denn die Kelter ist angefüllt, die Kufen strömen über, denn ihre Missetat ist groß. Scharen an Scharen erscheinen im Tale der Entscheidung, denn nahe bevor steht der Tag Jahwes im Tale der Entscheidung. Sonne und Mond haben sich verfinstert und die Sterne ihren Glanz verloren. Jahwe aber brüllt vom Zion her und aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen, so dass Himmel und Erde erzittern, aber eine Zuflucht ist Jahwe seinem Volk und eine feste Burg den Israeliten. Ihr sollt inne werden, dass ich Jahwe, euer Gott, bin, der ich auf dem Zion wohne, meinem heiligen Berge. Jerusalem aber wird heilig sein, und Fremde werden es nie mehr durchziehen. Dann werden an jenem Tage die Berge von Most triefen, die Hügel von Milch überfließen und alle Bäche Judas von Wasser überfließen. Eine Quelle wird im Tempel Jahwes entspringen und das Akazientál bewässern. Ägypten wird zur Wüste werden und Edom zu einer Wüstentrist, wegen der Freveltat an den Judäern, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Lande vergossen. Juda aber wird immer da bewohnt sein und Jerusalem bis auf die spätesten Geschlechter. Ich werde ihr Blut rächen, das ich noch nicht gerecht habe, und Jahwe bleibt auf dem Zion wohnen.